Also wir wollen beten. Father in heaven, thank you for this evening. Wir danken dir, Vater, für diesen Abend. Thank you for our lives in Christ. Danke für unser Leben in Christus. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I just returned from Baltimore. We had a wonderful time there. Ich bin gerade von Baltimore zurückgekommen und wir hatten dort eine wunderbare Zeit. My wife and I got to go twice to Dunkin' Donuts with Pastor Stevens. Meine Frau und ich konnten zweimal mit Pastor Stevens zu Dunkin' Donuts gehen. And both times it turned into me speaking with him at service. Und beide Male ist es dann so gewesen, dass ich mit ihm gemeinsam im Gottesdienst and auch then once we gepredigt were in church, habe. He said to me, "You do the message. I'll just do the intro." Und als wir da in der Gemeinde gesessen sind, hat er zu mir gesagt, du gibst die Botschaft und ich werde nur die Einleitung halten. So that was the first time and I was das war eben das erste Mal. We did a message on giving und die Botschaft handelte um das Geben. In light of the fact that they want to build a new church in Baltimore. Und zwar im Lichte dessen, dass sie in Baltimore eine neue Gemeindehalle bauen wollen. And we had a record offering that night. It was the largest offering. Und an diesem Abend gab es eine Rekordsumme bei der Spende. So, we had a great time. I spent time with my mom. Ja, ich habe eine wunderbare Zeit dort verbracht, auch Zeit mit meiner Mutter verbracht. Mary's sister and mit der Schwester von Mary. My brother-in-law's mit meinem Schwiegerbruder. Schwager. Yeah, whatever I call it. Schwiegerbruder, right? Also got invited to go to the NBA. An NBA basketball game. Ich wurde auch eingeladen, dann zu einem NBA Basketballspiel zu gehen. It was the Knickerbockers against the Wizards. Die Mannschaften waren Knickerbockers gegen die Wizards. And that means Michael Jordan was playing. Und der Michael Jordan hat gespielt. I got to get within 4 meters of him. Ich bin da so circa 4 Meter entfernt gesessen von ihm. I also got to speak at the chapel service. Ich musste aber auch an diesem Abend im Gottesdienst sprechen. Because some of the players are believers. Weil einige der Gläubigen, also dort in der Kapelle, so weil einige der Spieler gläubig sind. A 15-minute Gottesdienst for these players before the church, before the game. Und vor dem Spiel gibt es eben eine 15-minütige Andacht oder Gottesdienst für die Spieler. I got to speak there and I was in the. Ich habe dort sprechen können. And I was waiting for the players to come in. Und dann habe ich gewartet, bis die Spieler hereingekommen sind. And one player came in and I greeted Spieler him. Kam herein, ich habe ihn begrüßt. I didn't know him from Adam. Ich kannte ihn nicht von Adam her. And means I didn't know him at all. Das heißt, dass ich habe ihn überhaupt nicht gekannt. I shook his hand, asked him his name. Habe ihm die Hand geschüttelt, habe ihn um seinen Namen gefragt. His name is Alan. Sein Name war Alan. And so I did the devotional. Dann habe ich dort eine Andacht and gehalten. I prayed for them for the game. Hab dann für sie gebetet für and, das Spiel. So I went to watch the game. Und dann habe ich and das Spiel beobachtet. This guy happened to be the star of the Knicks. This und guy Alan. Dieser Bursche Alan, der war eben der Star von den Knicks. And he was guarding Michael Jordan the whole night. Und der hatte Michael Jordan den ganzen Abend lang gedeckt. This guy makes $100 million for playing for 5 seasons. So, dieser Mann verdient für 5 Saisonen $100 million. Yeah, that means he gets paid almost a million shillings every time he plays a game. Das heißt, er bekommt circa 1 Million Schilling jedes Mal bei einem Match, wenn er spielt. And they play over 100 games per season. Und die spielen so circa 100 Spiele this pro Spielsaison. This does not include the playoff money. Und das ist noch gar nicht einmal inklusive der Playoff-Spiele gerechnet. Aber das Schöne daran war, er war so ein normaler Mensch. And he had the humility to come to chapel. Und er hatte die Demut, in die Kapelle dort zu gehen. Right? Chapel means the service. In den Gottesdienst. And I was really blessed by his humility and what a nice guy. Ich wurde wirklich durch seine Demut gesegnet, ein netter Mensch. Turn with me to Hebrews chapter 12. Blättert mit mir zu Hebräer 12. Just in light of people who are walking with the Lord. Im Lichte von Leuten, die mit dem Herrn wandeln. God is moving through the earth. Gott bewegt sich auf Erden. Time is running out. Die Zeit wird immer kürzer. Jesus' return is coming. Jesus wird wiederkehren. Every day it's sooner and sooner. Jeden Tag ist ein Tag näher zu seiner Wiederkehr. Our life is just a vapor. Und unser Leben ist wie ein Hauch. Yeah, I was thinking, this upcoming war with Iraq. Und ich habe an diesen Krieg gedacht, der jetzt aufkommt gegen den Irak. I remember last time the war started. Und ich erinnere mich, das letzte Mal, als dieser Krieg begann. My wife and I were flying that night to Austria. In dieser Nacht flogen gerade meine Frau und ich nach Österreich. Right on the day it started. Genau an dem Tag, als er begann. And I remember the sense in the airport. Und ich erinnere mich an die Stimmung am Flughafen. Like nothing mattered. Also überhaupt nichts zählte dort. Whether your bag was overweight, nothing mattered. Ob du das Gepäck einfach zu schwer war oder nicht, nichts hat gezählt. Whether your carry-on was three times bigger, nobody cared. Ob dein Gepäck einfach zu groß war, niemand hat das gekümmert. It was just this very sober quietness in the airport. Es war so eine gereinigte Ruhe auf diesem Flughafen. Because the war had just started. Weil dieser Krieg eben gerade begonnen hatte. And there was this awesome respect one toward another. Und es gab auch einen erstaunlichen Respekt einer für den anderen. And a seriousness to life. Und auch eine sehr große Ernsthaftigkeit für das Leben. And that was 12 years ago. Und das war vor 12 Jahren. And if I would have guessed, I would have thought about 6 years ago. Und wenn ich raten müsste, ich hätte mir gedacht, das war vor 6 Jahren. Just real quick. Ganz so schnell. Life is going by so fast. Also das Leben, das geht so rasch vorbei. This upcoming war, if it begins, dieser kommende Krieg nun, wenn er wirklich anfängt, will go by just like the other one did. Der wird so rasch vorbeigehen wie auch der andere. And we'll be 12 years older. Und wir werden dann 12 Jahre älter and then sein. 12 more years older. Und nochmals 12 Jahre and älter. Suddenly we'll be standing in eternity. Und plötzlich werden wir uns in der Ewigkeit befinden. And as I looked at the TV and I saw these soldiers kissing their wives. Und als ich mir da im Fernsehen die Programme angesehen habe, wo die Soldaten ihre Frauen küssen, and the families weeping. Und die Familien, die weinen. I thought about our mission as a church. Da habe ich an unsere Mission als Gemeinde gedacht. Because every year I've kissed my mother goodbye. Weil jedes Jahr gebe ich meiner Mutter der Abschiedsküsse. And then spend a year away from her. Und dann bin ich wieder ein Jahr von ihr weg. And I thought as I was leaving today, this week. Und wie ich diese Woche von ihr weg bin. You know, my mom, she always cries. It's like, also meine Mutter, die weint immer. But she knows. Aber sie weiß. It's like we have to live over there because we're on a mission. Sie weiß, dass wir da drüben leben müssen, weil wir eine Mission haben. And I was just thinking that. Und ich habe ihm gedacht. I'm here because of God's will. Ich bin hier wegen dem Willen Gottes. I'm not here for a nice life. Ich bin nicht hier wegen eines netten Lebens. Even though I like Austria. Obwohl ich Österreich mag. I'm not here for the Alps. Ich bin nicht hier wegen der Alpen. I'm not here for the beauty of the city. Nicht wegen der Schönheit der Stadt. I'm not here for the niceness of the people. Ich bin nicht hier, weil die Leute so nett sind. I'm here. I'm not even here to maintain this church. Ich bin nicht einmal hier, um diese Gemeinde hier aufrechtzuerhalten. Because we have a lot of capable men who could do that. Weil hier sehr viele fähige Männer sind, die das auch tun können. But we're here to reach as many people as we can. Aber wir sind hier, um so viele Menschen wie nur möglich zu erreichen. Before the Lord returns. Bevor der Herr zurückkehrt. And I come back on a mission. Und ich komme da zurück und habe eine Mission. And I give my whole life to this mission. Und mein ganzes Leben überschreibe ich dieser Mission. As I think of this church, I'm so blessed. Und wenn ich an diese Gemeinde denke, bin ich so gesegnet. That there are so many people who sense this mission. Dass da so viele Leute sind, die diese Mission auch fühlen. The people on the worship team. Die Leute hier beim Anbetungsteam. They come early. Die kommen früher. Because there's a mission. Weil es da eine Mission gibt. Because we're going to face the Lord one day. Weil wir eines Tages dem Herrn gegenüberstehen. And the only thing that's going to matter. Und das Einzige, was da zählen wird, are the people that we're intimate with. Sind die Leute, mit denen wir eine enge Beziehung we're not haben. Taking anything else with us. Wir nehmen nichts anderes mit uns mit. Except people. Außer Menschen. Except our relationships. Außer unsere Beziehungen. Except what the Lord did through us. Außer dem, was Gott durch uns hindurch as gemacht an eternal heritage. Hat. Als ein ewiges Erbe. So I was thinking on Hebrews 12 in the airplane. Also am Flughafen habe ich an Hebräer 12 gedacht. And verse 1 it says this. Und in Vers 1 heißt es: Therefore, since we have so great a cloud of witnesses, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. And that's talking about Hebrews 11. Und hier ist eben die Rede von Hebräer 11, which we'll go to in a minute, wo wir gleich hinkommen werden. It's talking about all the saints that have gone before us. Es ist die Rede von all den Heiligen, die schon vor uns dran waren. They lived their life. Sie lebten ihr Leben. And then they died. Und dann starben sie. And their testimony stands. Aber ihre Zeugnisse bleiben. And I was thinking of the short time we have. Und ich denke an die kurze Zeit, die uns bleibt. The Discovery class is already being used in 7 other countries. Diese Discovery Klassen werden bereits in 7 anderen Ländern weitergeführt. Thailand, in Thailand, in the Ukraine, in der Ukraine, in Russia, in Russland, in Sweden, Schweden, in Poland, in Polen, in Lithuania, und in Litauen, and in Hungary, und in Ungarn. And I thought, wow, what a blessing it is. Ich habe mir gedacht, was für ein Segen das ist. To be called to something specific. Zu etwas Besonderem berufen zu sein. And to be a help. Und eine Hilfe zu sein. And our church can help so many. Und unsere Gemeinde kann so vielen helfen. We just sent a lot of music equipment to the Ukraine. Wir haben soeben erst eine Menge musikalische Ausrüstung in die Ukraine geschickt. They had no guitar. Die hatten dort keine Gitarre. They had no bass. Keine Bass. They had no keyboard. Kein Keyboard. They had no drum set. Kein Schlagzeug. They had microphones from Russia. Sie hatten Mikrofone aus Russland. Nothing against Russia, but you know what I'm saying. Nichts gegen Russland, aber ihr wisst, was ich meine. You know, old like World War II microphones, you know. Alte wie aus dem Zweiten Weltkrieg Mikrofone. We have a mission. Aber wir haben eine Mission. That God wants to empower us for. Und dazu möchte uns Gott ermächtigen, and befähigen. It will reach far beyond this room. Und das wird weit hinausgehen über diesen Raum. It's far beyond my personal benefit. Und ist auch weit hinaus über meinen persönlichen Nutzen. Into a worldwide scope. Weltweite Perspektive. Looking by faith to the unseen things. Wir blicken da hinaus auf das Unsichtbare im Glauben. Knowing that there's people in prisons. Wir wissen, dass Leute im Gefängnis sind. Knowing that there's people in hospitals. Wir wissen, dass Leute in Spitälern liegen. And saying to God. Und wir sagen zu Gott. Here am I, send me. Hier bin ich, sende mich. What is my part? Welche Rolle spiele ich dabei? When we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen werden. He will hold us accountable. Dann wird er uns Rechenschaft abverlangen. For the part he had us to play. In Bezug auf den Teil, den er uns zu spielen gegeben hat. And we have a cloud of witnesses that went before us. Und wir haben eine Wolke von Zeugen, die vor uns vorausgegangen sind. Let's read it one more time. Lesen wir das nochmals. Therefore, since we have so great. Deshalb nun lasst uns auch, da wir eine so große Wolke. So many people went before us and they finished their course. So viele Leute sind uns schon vorausgegangen und sie haben ihren Lauf beendet. So many people went before us and they're hearing well done. So viele sind schon vorausgegangen und sie haben diese Worte gehört. Gut so gemacht. Many churches made a mark in the world. So viele Gemeinden haben den Unterschied gemacht in der Welt. So many churches affected the neighborhood. So viele Gemeinden haben Auswirkungen gehabt auf die Nachbarschaft. So many churches were a blessing to hundreds of other churches. Und so viele Gemeinden waren schon Segen für hunderte von anderen Gemeinden. And here we are tonight. Und da sind nun wir heute Abend. And this is our chance. Und das ist unsere Gelegenheit. We're growing. Wir wachsen. And we need to grow more. Und wir müssen noch mehr wachsen. We need to expand our coast. Wir müssen unsere Grenzen ausbreiten. Okay, I'll try to read this one more time. I can't get through it. Nochmals, lesen wir das nochmals. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Let us lay aside every encumbrance. Lasst uns jede Bürde and the sin that so easily entangles us. Und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Let us run with endurance the race that is set before us. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. We have a race before us. Wir haben einen Wettlauf vor uns. Our time is going by so quickly. Und unsere Zeit, die geht so rasch vorbei. I have a nice picture of my dad when he was in the army. Ich habe da ein nettes Foto zu Hause von meinem Vater, als er in der Armee war. And as I took it from my mom, und wie ich das von meiner Mutter genommen habe, I thought, wow, I wonder when my father had this taken. Da habe ich mich gefragt, ich würde gerne wissen, wann dieses Foto aufgenommen wurde. If he was thinking that someday this would be sitting in his son's office while he's dead. Obwohl er daran gedacht hat, dass dieses Bild einmal im Büro seines Sohnes landen würde, wenn er dann time tot wäre. Goes by so quick. Die Zeit geht so rasch vorbei. Every time I go to Baltimore, jedes Mal, wenn ich nach Baltimore fliege, there's someone new that has gone on. Dann gibt es da wieder jemanden neuen, der weg ist. By the time this upcoming war is 12 years old. Und zu dem Zeitpunkt, dass dieser kommende Krieg nun 12 Jahre alt sein wird oder vergangen sein wird, very likely that my mother won't be with me anymore. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Mutter vielleicht nicht mehr unter uns weilen wird. Maybe very likely that Pastor Stevens won't be with us anymore. Und auch sehr wahrscheinlich, dass vielleicht Pastor Stevens nicht mehr unter uns weilen life wird. Life is moving on so quick. Das Leben geht so rasch voran. And we've got a race before us. Wir haben einen Wettlauf vor uns. And every one of us are skilled and talented. Und jeder von uns hat Talente und Gaben. And gifted by God. Er ist begabt von Gott. Every area of our life. In jedem Gebiet unseres every Lebens, area of the church life, in jedem Lebensabschnitt dieser Gemeinde, should be a blessing, das sollte ein Segen and an example und ein Beispiel ausgehen. To every other church and believer that we know. Und zwar für alle anderen Gemeinden und alle anderen Gläubigen, die wir kennen. Our worship team. Unser Anbetungsteam. Not just a blessing, nicht bloß ein Segen, but an example. Sondern ein Beispiel. Maybe to someone else who comes in. Vielleicht für jemand anderen, der da reinkommt. 16 years ago I was with someone to listen to Richard Wurmbrand speak. Vor 16 Jahren war ich mit jemand zusammen und wir hörten Richard Wurmbrand zu. We were in the Ichthus-Gemeinde. Wir waren da in der Ichthus-Gemeinde. About 15 years ago. Vor 15 Jahren circa. And I was sitting with one of our guitar players. Und ich saß da mit einem unserer Gitarristen. And I said, "Boy, this worship is fantastic." Und ich habe gesagt, wow, die sind wirklich gut da mit dem Anbetungsteam. This is what I want in our church. Genau das möchte ich auch in unserer Gemeinde haben. This is what we're going to duplicate right there. Das werden wir machen. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. They were a blessing. Sie waren ein Segen. They were an example. Sie waren ein Beispiel. In everything we do. In allem, was wir tun. Whether we go to the street. Ob wir hinausgehen auf die Straße. Or to the prison. Oder in die Gefängnisse. Or a book table. Oder der Büchertisch. Or the friendliness that we express when people come in. Oder die Freundlichkeit, die wir ausdrücken, wenn Leute hier reinkommen. Being on time. Dass wir rechtzeitig da sind. For things that we're committed to. In Bezug auf Dinge, denen wir uns hingegeben Because haben. I'm in a race. Weil ich befinde mich da in einem I'm Lauf. A soldier. Ich bin ein Soldat. When I hugged my mother goodbye. Als ich meine Mutter umarmt habe und ihr auf Wiedersehen gesagt habe. I was thinking, Mom. Habe ich mir gedacht, Mama. I'm on a mission. Ich habe eine Mission. Bye, Mom. I'm on a mission. Ich habe eine Mission. Ich gehe da hinaus, habe eine Mission. Ich bin ein Soldat des Kreuzes. Mom, you know, und Mama, du weißt, dass ich nicht dorthin gehe wegen mir selbst. We have a short time. Wir haben nur kurze Zeit. Let's not be sentimental. Wir wollen nicht sentimental sein. We can spend more time in heaven. Wir können noch viel mehr Zeit im Himmel zusammen verbringen. If you look at this part again, it says, lay aside every encumbrance. Wenn ihr euch das anseht, noch einmal diesen Teil, da heißt es, legt alle Bürde ab. And the sin that so easily entangles us. Und auch jede Sünde, die uns so leicht umstrickt. Do you ever see two people that are getting into a fight or something? Habt ihr schon mal gesehen, wie zwei Leute da zu raufen angefangen haben? It's like, hey, that was my seat. Ah, der gehört mir, der Sessel. My seat. Ich bin da gesessen. Who are you talking to like that? Was, mit wem sprichst du denn so? Well, you want to start something? Was yeah. Haben, ein Problem? First thing they do is start taking their clothes off. Erst was sie machen, sie ziehen die Jacken aus. Right? You walk by a ping pong table. Und dann Tischtennistisch. Hey, yeah, you're pretty good at ping pong. Hey, du spielst ganz gut Tischtennis. Why, are you better? Was, spielst du besser? Better than that. Was, besser als das schon? Prove it. Na, beweis mir's. Okay. All okay. The clothes come off, you know. Shirts dann come off, dann die Jacke ties abgelegt. Come off, Krawatte wird abgelegt. Off. Alles wird abgelegt. Right? Taking off every encumbrance. Du nimmst alles ab, was dich da belastet. So that you can play ping pong better. So dass du besser Tischtennis spielen kannst. Better, dass du besser kämpfen you kannst. Can sing better. Dass du besser singen kannst. Anything, you know, just right alles. Away the hold that for me, please. Na, Moment, halt das einmal. I'm going to show this guy what's going on here. Ich werde dem Jungen schon mal zeigen, wo es lang geht. It's the same thing here. Also genau das gleiche like hier. Say, wait na, so, na Moment mal. Hold that. Halt das einmal. Okay. We'll see who plays ping pong better. Kann man schon schauen, wer der beste Tischtennis spielt. You think you're so good? Glaubst du bist so gut? And you take your shoes off. Und dann ziehst du die Schuhe noch aus. You get into a fight, say, come on. Und dann hast du einen Kampf da. All the buttons go off, you know. Come. Alle Knöpfe werden geöffnet. Thank you. There's nothing wrong with the coat. Aber da ist nichts falsch dran, wenn man Actually, it was a nice coat. There was nothing wrong with the tie. Nichts falsch an der Jacke oder an der Krawatte. But in this circumstance, it was cumbersome. Aber in diesem Umstand eben hat es irgendwie behindert. So you watch these guys get into a fight, you know, they take their rip their coat off and then they say, hold that for me, please. Also die reißen sich das Gewand vom Leib und dann sagen sie, halt das mal they für mich, their tie bitte. Off. They say, hold that for me, please. Und dann die Krawatte und dann sagen sie, haltest du das bitte mal. And then they duke it out. Und dann geht's los. It's the same with us. We have a lot of nice things in our lives. Und das ist dasselbe bei uns. Wir haben eine Menge ganz netter Dinge in unserem Leben. But in light of a greater mission. Aber im Licht einer größeren Mission. A lot of these things that are so nice. Das sind viele dieser Dinge, die so nett sind. They become a weight. Dann werden sie ein Gewicht für uns. Someone who's running a marathon, he takes off his nice clothes. Jemand, der da einen Marathon läuft, der zieht seine Kleider aus. And that's the same thing with us. Und das ist auch so bei There's uns. A lot of nice things that we can enjoy. Es gibt eine Menge ganz netter Dinge, die wir genießen können. So many relatives in the States that I could visit. Ich habe so viele Verwandte in Amerika, die ich besuchen könnte. And I keep thinking, maybe next time, und ich habe gedacht, na, vielleicht das nächste Mal. But in light of a bigger thing, aber im Licht einer größeren Sache. In light of the fact that so many people are perishing. Im Licht der Tatsache, dass so viele Leute verloren gehen. I don't have time, actually. Habe ich eigentlich keine Zeit. Just consider me a soldier. Betrachtet mich einfach als Soldat. On duty. Der eine Verpflichtung hat. This sin that so easily entangles us. Und diese Sünde, die uns so leicht umstrickt. It goes right along with Gerald's introduction. Das passt sehr gut zu der Einleitung von Gerald. Lay aside every encumbrance. Leg alle Bürde ab. I love to play tennis. Ich spiele sehr gern Tennis. But tennis doesn't ruin my life. Aber Tennis regiert nicht mein Leben. I like to go skiing. Ich liebe es auch, wenn ich Skifahren gehe. But skiing doesn't ruin my life. Aber Skifahren ist nicht mein Leben. Right? There's a lot of things I like. Es gibt eine Menge Dinge, die ich gern mag. But if those things don't complement what God has called me to do. Aber wenn diese Dinge nicht das ergänzen, wozu mich Gott berufen hat. I just lay aside my tennis racket. Dann habe ich einfach mein Tennisracket da zur Seite gestellt. I'll get exercise some other way. Und ich mache das auf andere Art. I'll get exercise by walking to the hospital. Ich mache zum Beispiel meine Übungen, indem ich ins Spital gehe. I'll get exercise by walking to visit somebody. Oder ich mache Übungen, indem ich jemanden besuchen I'll gehe. I'll exercise in my car. Oder ich mache Übungen im Auto. I'll buy little weights that I lift while I'm driving. Ich kaufe zum Beispiel so kleine Hanteln und die bewege ich, während ich fahre. You laugh. Ihr lacht. But that's what I did in America. Aber das habe ich wirklich in Amerika getan. I was so tired of being in the car. I bought these things to squeeze and all kinds of little gadgets. So gereicht hat beim Autofahren die Zeit totzuschlagen. Ich habe diese kleinen Dinger da gekauft zum Training. Things that we need to lay aside. Also wenn es da Dinge gibt, die wir beiseite schieben müssen. And there's a sin. Und es gibt aber eine Sünde, so easily entangles us. Die uns so leicht umstrickt. What does your Bible say? Da heißt es leicht umstrickende Sünde. Right. Leicht umstrickende Sünde. Right. Right. So easily entangles us. Also so leicht umstrickt sie uns. This sin here, historically speaking. Und diese Sünde hier, jetzt historisch gesehen. If you look at the book of Hebrews. Wenn ihr euch den Hebräerbrief ansieht. Is unbelief. Da ist die Rede vom Unglauben. Toward the work of Christ. Zwar gegenüber dem Werk von Christus. Unbelief in the finished work of Christ. Der Unglaube gegenüber dem vollbrachten Werk von Christus. It was so entangling these Hebrews. Die sind so leicht die Hebräer so leicht eingewickelt. They were going back to the temple. Sie sind wieder zurück zum Tempel. They were still sacrificing. Sie haben wieder ihre Opfer gebracht. When Christ was the end of that. Wodurch Christus das Ende dieses Opfers ist. It's like someone has a picture. Es ist so wie wenn jemand ein Bild hat. Of their wife. Von seiner Frau. And they're just looking at it. Und dann schaut dieser Mensch auf dieses Bild. This was the law. The law was a picture. Und das ist ein Bild für das Gesetz. Das a Gesetz shadow war ein things Bild, to come. Ein Vorschatten für die Dinge, die kommen sollten. And then Christ came. Und dann kam Christus. And this husband's looking at his wife's picture. Und dieser Ehemann schaut auf das Foto seiner Frau. And suddenly, und plötzlich the knock at the door. Klopft es da an der Tür. Who is it? Wer ist da? It's me. Ich bin's. It's Honey Bunny. Ich bin's, dein Liebling. I'm back. Ich bin wieder da. Well, I have Honey Bunny in my hand here. Nun, ich habe da meinen Liebling da in der Hand. Are you sure? Bist du dir sicher? And then the person chooses the picture. Und dann wählt dieser Mensch dieses Bild aus. Over the reality. Und lässt die Realität. What are you waiting for? Worauf wartest du? Well, I'm not really sure if you're Honey Bunny. Nun, ich weiß nicht, ob du wirklich mein Liebling bist. Actually, I'm not going to take a chance. I'm happy with the picture. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ich bin zufrieden mit dem Bild hier. This was the Jews. Genauso waren die Juden. Christ came. Christus kam. He was the Lamb of God. Er war das Lamm Gottes. Why did they keep going to the temple? Warum sind sie wieder zum Tempel gegangen? It was the sin that was so easily entangling them. Es war diese Sünde, die sie so leicht umstrickt hat. Every time they killed another lamb. Jedes Mal, wenn sie ein anderes Lamm getötet hatten. It was a slap in the Lord's face. War das wie ein Schlag ins Gesicht des Herrn. He was the end. Er war das Ende. All these things were pointing to him. All diese Dinge wiesen auf ihn hin. Then he hangs there and dies as the Lamb of God. Und dann hängt er da und er stirbt als das Lamm Gottes. And they keep sacrificing. Und die fahren fort mit ihren Opfern. By principle, im Prinzip, this sin is also the sin of unbelief toward God's promises. Spricht diese Sünde auch von den Sünden und dem Unglauben gegenüber den Verheißungen We're Gottes? So easily entangled. Wir werden da so leicht eingewickelt. By unbelief. Vom Unglauben. Now turn to Hebrews 11. Blättern wir nun zu Hebräer 11. For a moment. Ganz kurz. Verse 1. Vers 1. Now faith is the assurance of things hoped for. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. The conviction of things not seen. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. As we read this chapter, we won't do it tonight. Und wenn man diesen Abschnitt hier liest, und das werden wir nicht machen, you can do it at home. Aber ihr könnt das zu Hause lesen. And we'll go through this in the coming weeks. Und wir werden in den kommenden Wochen da durchgehen. Faith always, always, always. Der Glaube ist immer, immer. Implies that God has said something. Der schließt immer ein, dass Gott etwas gesagt hat. That he has spoken. Dass er gesprochen hat. Either he has spoken verbally, entweder hat er verbal gesprochen, or through the prophets, oder durch die Propheten, or he has spoken non-verbally, like Psalm 19, through creation. Oder er hat nonverbal gesprochen, wie es im Psalm 19 heißt, durch die Schöpfung. Faith always, always, always implies that God has spoken. Der Glaube beinhaltet immer, immer, dass Gott gesprochen hat. And the issue is whether I trust it or not. Und worum es geht, ist, ob ich dem vertraue oder and nicht. This is the sin that so easily entangles us. Und das ist diese Sünde, die uns so leicht umstrickt. Carelessness, Achtlosigkeit, indifference, Gleichgültigkeit toward his word. Gegenüber seinem Wort. Which will be absolutely revealed, und das wird absolut einmal geoffenbart werden, once we cross over. Wenn wir mal drüben sind. Some people in this church, you may be crossing over to eternity before the week is over. Manche Leute in dieser Gemeinde werden in die Ewigkeit gelangen, bevor diese Woche vorbei ist. Vielleicht. I remember there was two teenagers 16 years ago. Ich erinnere mich, vor 16 Jahren gab es da zwei Teenager. They came into our Bible study. Sie kamen in unseren Bibelkreis. And they were mocking. Und sie haben sich lustig they gemacht. They had to be removed because they were making so much fun. Und wir mussten sie dann ausschließen, weil sie sich so lustig gemacht haben. And that week they were on a moped. Und in dieser Woche war es, sie waren auf einem Moped. They lost control. Sie haben die Herrschaft verloren über das Fahrzeug. And the kid on the back hit the tree and got killed. Und der hinten gesessen ist auf einem Baum geschleudert worden und 15 years old. Wurde getötet, 15 Jahre alt. When we cross over, wenn wir da hinübergehen, the first impression that we're going to have, der erste Eindruck, den wir haben werden, when we see the angels coming for us, wenn wir die Engel sehen werden, die uns entgegenkommen, and they werden, will escort us, die werden uns dann eskortieren, and suddenly we see the unseen as seen, und plötzlich sehen wir das Unsichtbare sichtbar. I think the first words are going to be, ich glaube, die ersten Worte werden sein, oh my Lord, oh mein Herr. Uh-oh. Oh mein Gott. Wow. It was real. Es war alles real. And the first thing, as we begin to see all these things and as the angels escort us. Und das Erste, wenn wir da alles sehen werden und die Engel werden uns eskortieren. And we're being brought into this multitude of witnesses. Und wir werden da in diese Menge aller Zeugen hineinkommen. We're going to wish at that moment. In diesem Moment werden wir uns wünschen. And we're going to know what that sin was. Und wir werden wissen, wovon diese Sünde spricht. We'll know absolutely without a doubt that that sin. Ohne jeden Zweifel werden wir wissen, dass diese Sünde was carelessness. Die Achtlosigkeit war. Toward his promises. Achtlos gegenüber seinen Verheißungen. Toward all that he wrote. Gegenüber all dem, was er geschrieben hat. As the angels are escorting us. Wenn uns die Engel da begleiten werden. We'll wish we had a Bible in our hand. Wir würden uns wünschen, dass wir eine Bibel dabei hätten. Who are you? Wer warst du? How were the angels? Nun, die Engel. What do I know about angels? Was weiß ich über die Engel? Was? Angels. Oh, Engel. I wish I had a Bible. I wish I had my theology book right now. Ich wünschte, ich hätte meine Bibel dabei oder mein Theologiebuch. Wow. Yeah, this was all written, son. Ja, das wurde alles schon geschrieben, all written down. If you had studied your Bible, you wouldn't be so surprised. Es ist alles niedergeschrieben. Und wenn du in deiner Bibel studiert hättest, wärst du nicht so überrascht. Exposing us. Exposing our hearts. Unsere Herzen werden bloßgelegt werden. Just opening our Bible and saying, God, speak. Einfach unsere Bibel öffnen und Gott bitten, dass er spricht. This sin so easily entangles us. Und diese Sünde, sie umstrickt uns so leicht. This sin will entangle us before we get home tonight. Und diese Sünde wird uns umstricken, bevor wir noch nach Hause kommen heute we'll Abend. Do something that will contradict what we heard tonight. Wir werden etwas tun, was dem gegenübersteht, was wir heute Abend hier gehört haben. So easily entangled. So leicht umstricken. And when you're entangled, you can't go anywhere. Wenn du da eingewickelt bist, dann kannst du nirgendwo mehr hingehen. And there's a race. Und es gibt aber einen Lauf. And time is clicking. Und die Zeit, sie läuft weiter. Time is going by. Die Zeit vergeht. I remember like it was yesterday. Ich erinnere mich daran, als ob es gestern wäre. When I said to myself, als ich zu mir gesagt habe, I don't know one verse in the Bible. Ich kenne keinen einzigen Vers in der Bibel. I gotta learn a couple of verses. Ich muss ein paar Verse lernen. I remember when I memorized John 3:3. Ich erinnere mich, als ich Johannes 3:3 auswendig gelernt habe. I was 18 years old. Mit 18 Jahren. And I started running this race. Ich habe begonnen, diesen Lauf zu laufen. And as I look back, I have no regrets. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich bereue es nicht. Running. Laufen. And being affected by an unseen reality. Und von einer unsichtbaren Realität beeinflusst this werden. Is what makes the difference. Und genau das macht den Unterschied if aus. I'm not exposed to his word, wenn ich mich seinem Wort nicht ausliefere, daily, täglich, on the airplane, im Flugzeug, before I go to bed, bevor ich ins Bett just gehe, opening. Öffne einfach die Bibel. I read 2 Chronicles 14 yesterday. Gestern habe ich 2. Chronik 14 gelesen. In the airport. I just said, Lord, am Flughafen. Just speak. Ich habe gesagt, Herr, sprich einfach. 2 Chronicles 14. 2. Chronik 14. I felt like I was in a movie. Ich habe mir gedacht, ich bin im Film. My heart started beating. Mein Herz hat dazu schlagen begonnen. I read about King Asa. Ich habe gelesen über den König Asa. And suddenly I saw his faith. Plötzlich habe ich seinen Glauben gesehen. And then his unbelief. Und dann seinen Unglauben. And I thought, wow. Ich habe mir gedacht, wow. That could be me. Das könnte ich sein. So easily entangled. So leicht umstrickt. Wow, I want to set my face. Ich möchte mein Gesicht danach richten. I want to know that this is God's will. Ich möchte wissen, dass das Gottes Wille that ist. That this is the proof. Dass das der Beweis and ist. And as we read through, wenn wir da durchlesen, let's just put that definition in and we'll close. Wir wollen diese Definition noch lesen, watch. Dann schließen now, wir. Faith, also der Glaube, that is, ist putting my trust in what God said. Das ist eine Verwirklichung, also Faith, Glaube, das ist putting my trust in what God says, mein Vertrauen in das zu legen, was Gott gesagt hat, is the assurance of things hoped for. Das ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. That word Verwirklichung is foundation. Und dieses Wort Verwirklichung hier bedeutet die Grundlage. It is the foundation of everything we hope for. Die Grundlage für all das, was wir hoffen. Putting my trust in what God said. Meinen Glauben an das setzen, was Gott gesagt hat. The Lord said, "Set your treasures in heaven." Der Herr hat gesagt, sucht euch eure Schätze im Where Himmel. No one can steal them. Da kann sie niemand stehlen. Put them there. Deponiert sie dort. Seek first the kingdom. Und such zuerst das Königreich. Prove what is the acceptable, good and perfect will of God. Und schaut, welches der wohlgefällige, der gute und perfekte Wille Gottes ist. Study to show yourself approved. Und studiert, damit ihr euch selbst als würdig erweist. Walk by faith, not by sight. Geht im Glauben, nicht der Sicht nach. Be filled with the Holy Spirit. Und werdet erfüllt vom Heiligen Geist. And you just think, wow. Du denkst dir, wow. Suddenly, plötzlich, verse 2. Vers 2. For by faith, by it, the men of old gained approval. Denn durch ihn haben die Alten, nämlich durch den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Verse 3, and we'll close. Vers 3, und dann wollen wir abschließen. By faith. Durch Glauben. By trusting in what God says. Indem wir dem vertrauen, was Gott gesagt hat. We understand that the worlds were prepared by the word of God. Verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. So many people believe in evolution today. So viele Leute glauben heutzutage an die Evolution. I wouldn't believe in evolution if you could prove it to me. Ich würde nicht an die Evolution glauben, selbst wenn du mir es beweisen könntest. I wouldn't believe in evolution if you could prove it to me 100%. Wenn du mir es hundertprozentig beweisen könntest, würde ich nicht an die Evolution glauben. I wouldn't believe it. Ich würde es nicht glauben. And you can't prove it 100%. You can't even prove 1%. Und du kannst es nicht einmal hundertprozentig beweisen, nicht einmal einprozentig. I'm getting some people mad now. Jetzt weiß ich, dass ich ein paar da nervös und verrückt gemacht habe. By faith, zornig. Aber durch den Glauben. By trusting in what God says. Dem vertrauend, was Gott gesagt hat. Watch this. By trusting in what God says. Dem vertrauend, was Gott sagt. We know. Von dem her wissen wir, that the worlds were prepared by the word of God. Von dem her wissen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. By faith. Durch Glauben. By trusting in what God says. Indem wir dem vertrauen, was Gott sagt. not what science supposedly says. Nicht was die Wissenschaft so sagt. I mean, come on. Sagt. Some scientist was telling me a year ago. Vor einem Jahr hat mir ein Wissenschaftler gesagt. He said, "Rob, you're as blind as the people that believe that the Earth was flat." Rob, du bist so blind wie die Leute, die damals geglaubt haben, dass die Erde flach ist. He said, "Rob, to believe in creation, you are as blind as people who believed that the Earth was the center of the universe." In die Schöpfung zu glauben, das ist so, wie wenn du glaubst, was die Leute damals geglaubt haben, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. You are as blind as people who believed that the sun was going around the earth. Du bist genauso blind wie die Leute, die geglaubt haben, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Yeah, who are the people who taught that? Ja, wer sind diese Leute, die das gelehrt haben? Who are the people who told us to believe that? Wer hat uns das gesagt, das zu glauben? You didn't get it from here. Du hast es nicht von da bekommen. It was the scientists. Es waren die Wissenschaftler. And I thought, what a hypocrite. Was für ein Heuchler, habe ich mir gesagt. To throw that in my face. Mir das da ins Gesicht zu schmeißen. You were the people who told us to believe that. Du hast uns doch das gesagt. Ihr wart Wissenschaftler. You were the people who told us the Earth was the center of the universe. Ihr, die Wissenschaftler, habt uns das gesagt, dass die Erde das Zentrum ist. You were the people who told us the world was flat. Und ihr habt uns gesagt, dass die Erde flach ist. We didn't tell you that. Wir haben euch das nicht gesagt. You told us that. Ihr habt uns das And gesagt. And you're telling us now. Und ihr sagt uns jetzt. That our grandfathers were monkeys. Dass unsere Großeltern Affen waren. That's what you're telling us. Das sagst du uns jetzt. I talked with a scientist last year. Letztes Jahr habe ich mit einem Wissenschaftler gesprochen. And he said, yeah. Der hat gesagt, ja. I said, okay, you believe that Adam had a father. Okay, du glaubst, dass Adam einen Vater yeah. hatte. Yeah. yeah. And a grandfather. Und einen Großvater. But they were not human beings. Aber das waren keine Menschen. Right. Ja, but they genau. looked exactly like Adam. Aber sie haben genauso wie Adam ausgesehen. But they weren't human. Aber sie waren keine Menschen. And there was millions of them, right? Und Millionen von denen hat es gegeben. And they go richtig? Back generations. They went back two billion years of generations back. Und dann geht das 2 Milliarden Generationen weit zurück. But in the process, you know, they're turning into reptiles and dogs and cats and. Und in diesem Prozess sind sie, haben sie sich da verwandelt, immer von Reptilien, Katzen, Hunden. And tracing it all the way back. Und die ganze Sache kann man da zurückverfolgen. Boy, I just like this so much better. Also mir gefällt das viel besser. By faith. Durch den Glauben. By trusting in what God says. Indem ich dem vertraue, was Gott sagt. Like Matthew 19. So wie Matthäus 19. When Jesus was asked the question about creation, about marriage. Als Jesus die Frage gestellt wurde über die Ehe. He says, "How was it in the beginning when God created Adam and Eve?" Da hat er gesagt, wie war es denn am Anfang, als Gott Adam und Eva geschaffen hatte? I guess Jesus didn't know very many scientists. Ich denke, Jesus hat nicht sehr viele Wissenschaftler gekannt. I mean, he didn't know better, right? Hat nicht besser gewusst, ja, he was ignorant and naive. Und er war auch ignorant und to naiv. Make such a statement. Solch eine Aussage zu treffen. But I believe, aber ich glaube, that he knew what he was talking about. Dass er genau wusste, wovon er sprach. Faith, Glaube, that is trusting what God says. An das zu glauben, was Gott sagt. Without it, ohne diesen Glauben, in verse 6, in Vers 6, you cannot please God. Ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Without it, ohne diesen Glauben, without trusting in what God says, ohne in das zu vertrauen, was Gott sagt, you cannot please God. Ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. That's why in verse 11, a chapter, verse 2, und deshalb heißt es im Kapitel 11, Vers 2, the men of old gained approval. Durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. They had a testimony inside of them. Sie hatten ein Zeugnis in sich drinnen. That they were right with God. Nämlich, dass sie mit Gott in Einverständnis And waren. That's us today. Und das sind doch wir heute. No different. Das ist kein Unterschied. Trusting in what God says. An das glaubend, was Gott sagt. And that affects my whole life. Das hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Here's a question. Eine Frage. If we found out today, wenn wir heute herausfinden würden, without a shadow of a doubt, ohne Zweifel, that this whole Bible thing was a conspiracy from 100 years ago. It never existed. It just made it up. This whole thing is just a big conspiracy. Dass diese ganze Bibel hier eine Verschwörung war, einfach vor ein paar hundert Jahren, und dass das eigentlich nie existiert hat. I mean, history passed 100 years. Alexander, none of that existed. It's all a big conspiracy. Also der Alexander, der hat nicht einmal mehr existiert. Das ist einfach eine große Verschwörung. And Jesus, the whole thing, just a big made-up lie, a whole conspiracy. Und Jesus, und das Ganze ist einfach eine riesengroße Lüge, die da erfunden wurde. Proven beyond a shadow of a doubt. Ich könnte das beweisen, ohne jeden Zweifel. And we were just shocked. Wir wären einfach schockiert. They said, "This is the evidence. It was a conspiracy. You're all fools." Und dann sagt man, das ist der Beweis. Das war eine Verschwörung. Ihr seid alle Dummköpfe. Wow. Wow. Here's the question. Nun die Frage. Would your life change? Würde dein Leben sich verändern? Would anything change in your life? Würde sich irgendwas ändern in deinem Leben? If you found out the whole thing, wenn du herausfändest, dass das Ganze was just a big scam, einfach eine große Lüge war. Yeah, I mean every minute of my day would change. Ja, ich glaube, jede Minute meines Tages würde sich verändern. Everything, I mean, alles. It's like, wow. Now what? Start a whole new life here somehow. Na, irgendwie fange ich jetzt ein ganz neues Leben an. I don't even know where to begin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. If we are living in light of unseen realities, wenn wir im Lichte der unsichtbaren Realitäten leben, it has to affect, dann muss das Auswirkungen haben, what we do, auf das, was wir tun. And when it affects what we do, und wenn es Auswirkungen hat auf das, was wir tun, we naturally begin to lay aside, dann beginnen wir im Natürlichen zur Seite zu legen, nice things, die netten Dinge. You know. I remember one time, ich erinnere mich eines Tages. But anyway, nein, ich möchte das gar nicht mehr anreißen. Let's just close with this. Wir wollen mit Folgendem abschließen. Faith, Glaube, trusting in what God says, in das Vertrauen, was Gott sagt. And let the world mock, und lass die Welt nur spotten. But I know, aber ich weiß. Number one, the quality of my life. Punkt 1, die Qualität meines Lebens. And the quality of my relationships. Und die Qualität meiner Beziehungen. Where I've come from. Woher ich gekommen bin, where I am now, wo ich jetzt bin, and where I hope to be in the Lord. Und wo ich hoffe, mal hinzukommen im so Herrn. With that, let's pray. Also mit all dem wollen wir beten. Maybe you're here tonight, vielleicht ist jemand hier heute Abend, and you've never received Jesus. Und du hast Jesus niemals angenommen. You've never put your trust, du hast niemals dein Vertrauen in, the gospel. In das Evangelium gesetzt. You've never said, "Dear God," du hast niemals gesagt, lieber Gott, I'm a sinner. Ich bin Sünder. I have no assurance. Ich habe keine Sicherheit. If I die, wenn ich sterbe, where will I go? Wohin werde ich kommen? Pray with me tonight. Dann bete mit mir heute Abend. Something like this. So etwas Ähnliches wie Jesus. God in heaven, Gott im Himmel, I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Through your word. Durch dein Wort. Through your promises. Durch deine Verheißungen. Forgive my sin. Vergib mir die Sünden. I want to receive Jesus as the Lamb of God. Ich möchte Jesus als Lamm Gottes aufnehmen. Who takes away the sin of the world. Das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. I want to trust that reality. Ich möchte auf diese Realität vertrauen. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Fill me with your spirit. Erfüll mich mit deinem Geist. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Please, I pray. Bitte. Darum bete ich. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.